1. Nachdem Joseph nach Ägypten gebracht worden war, kaufte ihn Potiphar, ein hoher Beamter des Pharao und Befehlshaber der Leibwache, von den Ismaeliten, die in Dorthing verkauft hatten. 2. Gott war jedoch mit Joseph, wodurch ihm als Gelang, waren du im Haus seines Ägyptischen Herrn lebte. 3. All sein Herr erkannte, dass Gott mit Joseph war und ihm bei all seinen Unternehmungen Erfolg schenkte. 4. Erlangt Joseph sein Gunst, diente ihm und Word zum Verwalter seines Hauses so seines gesamten Besitzes ernend. 5. Von dem Zeitpunkten, als Potiphar in zum Verwalter seines Hauses und seines gesamten Besitzes eingesetzt hat, segnet Gott das Haus des Ägypters wegen Joseph. Gott segen erstreckt sich auf seinen gesamten Besitz, sowohl im Haus als auch auf dem Feld. 6. Potiphar jubiliert Joseph seinen gesamten Besitz und braucht sich nichts mehr zu kommen, außer sein Mahlzeiten. Joseph war indies von schoner Gestalt und ansehnlichem Aussehen. 7. Nach einiger Zeit begann die Frau seines Herrn, Joseph zu begehren und forderte ihn auf, schlaf mit mir. 8. Joseph weigert sich jedoch und erwidert der Frau seines Herrn, mein Herr kommet sich nichts im Haus und hat mir all seinen Besitz anbetraut. 9. Er hat in diesem Haus kein grossier Autorität als ich und hat mir nichts vorenthalten, außer dir, da du seine Frau bist. Why konnte ich dann ein solch grosses Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? 10. Obwohl sie Tag für Tag auf Joseph einredet, war nicht bereit, mit ihr zu schlafen oder sieht mit ihr zu verbringen. 11. Eins Tags, als Joseph ins Haus kam, seinen Flichten nachzukommen und keine der Hausangestellten anwesend war. 12. Ergriff sie in seinem Gewanden forderte, schlaf mit mir. Joseph jedoch ließ sein Gewanden in Handen, floh und rannte aus dem Haus. 13. Als sie sah, dass sein Gewand bei ihr gelassen hat und geflohen war. 14. Rief sie die Hausangestellten herbei und sagt zu ihnen, seht nur, dieser Hebräer, den uns gebracht hat, ist gekommen, uns zu verspotten. Er kam hierin, mit mir zu schlafen, aber ich schrie laut auf. 15. Als hort, das ich laut schrie, ließ sein Gewand bei mir zurück und floh aus dem Haus. 16. Daraufhin legte sie sein Gewand neben sich, bis er Herr nach Hause kam. 17. Dann berichtet sie im Genor dasselbe, der Hebräisch Sklave, den du uns gebrachtest, kam zu mir hierin, mich zu verwaltigen. 18. Als ich aber laut schrie, ließ sein Gewand bei mir zurück und floh aus dem Haus. 19. Als sein Herr hort, was sein Frau berichtet, namlich, dein Sklave hat mir dies und das angetan, wurde äußerst zornig. 20. Joseph's Herr ließ ihn festnehmen und ins Gefängnis werfen, Dorthing, wo die königlichen Gefangenen inhaftiert waren und dort blieb in Haft. 21. Doch Gott war mit Joseph, schenkte ihn Wohlwollen und sorgte dafür, dass die Gunst des Obersten Gefängnisofficers gewann. 22. Der oberste Gefängnisofficer vertraut Joseph Algefangeninnen, die sich dort befanden und Angelegenheiten im Gefängnis wurden unter seiner Leitung erledigt. 23. Der oberste Gefängnisofficer braucht sich nicht zu kommen, was Joseph tat, da Gott mit ihm war, den Gott ließ als gelingen, was Joseph unternahm.